Hayır, bu beşe teşkil yok. Ama dütse, dütse normal insan değil mi? Ahliş. Unöfliş. Punto. Beşe de işte, was ich angesprochen habe. Vielleicht mal ein Missverständnis im Raum. Oder vielleicht eine Klarstellung. Meine Aussage deutete darauf hin, dass wir als im Exil lebenden Dissidenten oder Oppositionelle, wir sollten die Weltöffentlichkeit sensibilisieren auf die Menschenrechte im Iran und dadurch die Bevölkerung, das heißt die Weltöffentlichkeit, darauf hinweisen, dass die ihre eigene Regierung, ob in Deutschland oder die deutsche Regierung, unter Druck setzen, dass die iranische Regierung, das ein Unrechtsregime ist, nicht unterstützen. Das ist klar und selbstverständlich, dass Deutschland der Hauptgeschäftspartner Iran ist und daher keine spielt mit der Illusion, dass die Regierung erstmal ihre Interessenlage vergisst oder außer Acht lässt und dann sage ich mal, Menschenrechte nur anspricht. Sondern der Punkt ist, dass wir sensibilisieren die Weltöffentlichkeit unter Druck, die eigene Regierung selbst unter Druck, damit sich etwas Positives bewegt. Der Punkt 1. Und wenn wir deutsche Regierung angenommen, direkt adressieren und ansprechen, ist nur anfragen hier. Wir prangen die deutsche Regierung an. Die deutsche Regierung kann nicht einerseits behaupten, sie ist ein Rechtsstaat und dann andererseits die rechtsstaatlichen Prinzipien mit Füßen vertritt und die diktatorischen Regime wie in Iran sind, halt durch diese Geschäftsbeziehungen unterstützt. Das geht nicht. Das ist ein gravierender, eklatanter Verstoß der Menschenrechte. Das ist ein Diskrepanz, das ist ein Verstoß und das sollte man anprangieren. Ich wollte das nur differenzieren. Wenn wir deutsche Regierung adressieren, mit dem Ziel anfangen, ansonsten unsere Zielsetzung sind die Menschen, die sogenannte Weltbevölkerung, Weltöffentlichkeit. Der Punkt 1 war es. Punkt 2, Musavi Karubi, in deinem Redebeitrag, nochmal klar zu machen. Die Musavi und Karubi oder Khatami, die sind keine Anführer der Bewegung, sie sind nur Gesichter, sie sind keine Köpfe dieser Bewegung, sie sind nur Gesichter dieser Bewegung. Und der Punkt ist, dass das auch in intellektuellen iranischen Kreisen wird darüber gesprochen. Diese Personen und diese Personenstaaten, die laufen der Bewegung hinterher. Das ist nicht so, dass die Bewegung diese Köpfe hinterher läuft. Das muss man wirklich ganz differenziert sehen. Und die Frage ist, oder wir sind mit diesem Fakt konfrontiert, dass diese Bewegung führungslos ist. Das müssen wir erstmal akzeptieren. Erstmal wahrnehmen, das ist eine Realität. Hat keine Führung. Das ist überhaupt zu raffen in Deutschland ist schon schwer. Das ist eben, das ist ein gewisses, sagen wir nochmal, Bewusstsein. Das ist etwas Neues, ein Novum. Wir wissen auch nicht als Linke, wie man damit umgeht, ob eine Bewegung, eine führungslose Bewegung überhaupt erfolgreich ein Ziel erreichen kann oder nicht. Das ist eine Frage, womit wir uns befassen. Aber es ist eine völlig neue Erfahrung, politische Erfahrung. Deswegen weiß man nicht. Aber eins kann man deutlich sagen. Das ist die Eigendynamik dieser Bewegung. Ist es. Dass diese Bewegung als eine Eigendynamik agiert, vorgeht und dann versucht, dann ihr Interesse zu verteidigen. Und Interessenlage zu repräsentieren. Das ist die eigene Dynamik, darf man nicht außer Acht lassen. Das ist sehr wichtig. Und denke ich mal, das führt dazu, dass früher oder später, wie er auch korrekt darauf hingewiesen hat, vielleicht nicht eine Person, sondern eine Gruppierung als Führer dieser Bewegung, vielleicht, sage ich mal, mit Vorbehalt, sich meldet. Das ist durchaus denkbar. Der Punkt, was du nochmal angesprochen hast, mit Generalstreik, das ist exakt das Ziel, was wir anstreben. Ich meine, die Linken im Iran. Von mir meine ich die Linken im Iran, die sind darauf fixiert, das einzige wirksame Mittel oder die einzige wirksame Waffe gegen die Regierung momentan ist ein Organisieren eines Generalstreikes. Das ist nicht einfach, das ist enorm kompliziert, diese Sachlage, weil im Iran die Arbeiterklasse befindet sich in einer miserablen Lage, ökonomisch betrachtet, und da gibt es verschiedene hin und wieder in verschiedenen Städten Arbeiterstreiks entschieden, cheat, rain, Busfahrer, die Lehrkräfte, gibt es mehrere Belege und Beispiele dafür. Aber die führten leider bis jetzt die führten zu nichts, die konnten nicht erfolgreich sein. Vielleicht die Frage ist, weil die nicht organisiert waren. Die waren separatistische oder separate Bewegungen, die hin und wieder in verschiedenen Städten stattgefunden haben, ohne irgendwie Kontakt miteinander und das was bewirken können. Wie gesagt, das Generalstreik zu organisieren ist ein sehr kompliziertes, denke ich mal, ein Thema. Wie arbeitet man? Und muss man nur sich im Bewussten sein, muss man sich nicht vormachen. Arbeiterklasse hat kein Klassenbewusstsein, Arbeiterklasse Iran. Man kann im Iran nicht von, leider, bedauerlicherweise, von Klassenbewusstsein reden, aber die kämpfen für ihre ökonomischen Forderungen. Und es gibt im Iran nur zur Information Arbeiter, die seit über 13 Monaten im Jahr nicht gezahlt bekommen haben. Nur damit man sich ein Bild verschaffen kann, in welcher miserablen Lage die Arbeiterklasse Iran ökonomisch sich befindet. Es gibt Arbeiter, die über mehr als 13 Monate überhaupt kein Gehalt gezahlt bekommen haben. Weil wir die Familie ernähren können und dann mit Problemen sich zu kämpfen haben, das ist schon, denke ich mal, heikles Thema. Und nur Punkt Sanktionen. Bitte auch ganz vorsichtig. Ich habe nichts gegen Sanktionen, da muss man wirklich dann überlegen, ob, wenn die Sanktionen vom Ausland verhängt werden, trifft er alle Leute in der Bevölkerung, Iran, oder trifft die Regierung? Ich meine, trifft leider die armen Leute. Das ist faktisch zu belegen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin dafür, dass man alle Mittel in Bewegung setzt, damit diese Regierung, sage ich mal, aus dieser Position heruntergezogen wird. Aber muss man mit diesen Überlegungen ein bisschen vorsichtig sein, welches Mittel wir politisch einsetzen und welche dann Folgen diesen Mitteln Einsetzung hat, damit sie sich bringen. Die Überlegung ist das, oder die Befürchtung ist das, wenn die Sanktionen verhängt werden, angenommen Benzin. Wir wissen, die wollten halt Benzin einfuhren in Iran, aber ich weiß, 70% der Iran-Benzin kommt aus dem Ausland. Wenn man als, sag ich mal, als eine Sanktion in Betracht zieht, dann die Frage ist, alle Taxifahrer in Iran, die sind Mittelschicht, die sind ärmere Schichten in der Gesellschaft, die davon abhängig sind. Ohne Benzin, die können überhaupt nicht arbeiten. Oder diese, sage ich mal, geringes Einkommen, die haben, die wird auch nicht mehr da sein. Da muss man ein bisschen dann vorsichtig dann sein, wenn man gewisse Sanktionen hervorruft, beziehungsweise dafür plädiert. Nur ein Punkt. Wie gesagt, die Einschätzung nochmal, letzter Punkt. Einschätzung der Generalstreiks, wie gesagt, das ist unser Hauptanliegen, der Linken im Iran meine ich. Unser Hauptanliegen ist das, was alles daran zu setzen, dass ein Generalstreik innerhalb der Arbeiterklasse zustande kommt. Wenn dir das gelingt, sage ich mal, ist dieser revolutionäre Umschluss des Regimes ist schon erreicht, sage ich mal. Aber das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, das muss ich nur noch mal betonen. Und der Punkt ist das nur, dass die Arbeiterklasse erstmal nicht organisiert ist, leider. Klassische Bewusstsein ist nicht da und deswegen diese Wechsel einzuschlagen, braucht viel Zeit. Beansprucht viel Zeit und Schatz. Ob das realisierbar ist, weiß ich nicht, aber wir arbeiten. Das ist ein Hauptanliegen der Linken, die denken, das ist der einzige, sage ich mal, Befreiungsschlag, der die Bevölkerung aus dieser miseren Lage rausbringen kann. Danke.